Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 3, Tag 2. Hallo, hallo und hallo. Wir sprechen über geistliche Reife. Paulus erklärt Ihnen nun, warum er zu Ihnen nicht wie zu geistlich reifen Menschen reden konnte. Schau mal. Denn ihr seid immer noch von der Denkweise des Fleisches beherrscht. Und weil ihr unreife Kleinkinder in Christus seid. Das ist nicht gerade eine nette Aussage. Er sagt es ihnen nicht unter vier Augen, er schrieb es nieder. Es steht in der Bibel, damit es jeder lesen kann. Wie würde es dir gefallen, wenn im meistverkauften Buch der Welt so etwas über dich stünde? Kannst du dir das vorstellen? Im meistverkauften Buch der Welt steht: Reinhard Hirtler ist geistlich unreif, weil er von der Denkweise des Fleisches beherrscht wird. Paulus sandte den Korinthern keine persönliche private Nachricht, die niemand erfahren durfte. Warum? Weil er wollte, dass wir alle aus ihren Fehlern lernen. Zunächst einmal wird geistliche Unreife also dadurch definiert, dass man von der Denkweise des Fleisches beherrscht wird. Wenn du also fleischlich gesinnt bist, könntest du ein Christ sein. Möglicherweise sprichst du in Zungen. Doch gemäß der Definition der Bibel bist du ein unreifes Kleinkind in Christus. Weißt du, was das heißt? Ein Kleinkind ist nicht gleich ein unreifer Teenager. Es gibt auch Teenager, die ziemlich unreif sind, aber zumindest sind sie schon fortgeschritten. Aber das Wort, das der Apostel Paulus hier im Griechischen verwendet, bedeutet ein kleines Kind. Paulus redet also zu Erwachsenen und sagt, dass sie in geistlicher Hinsicht wie kleine Kinder sind. Wenn die Bibel also davon spricht, dass wir von der Denkweise des Fleisches beherrscht werden, sollten wir uns fragen, was das überhaupt bedeutet. Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass das Wort Fleisch in der Bibel viele verschiedene Bedeutungen hat, je nachdem, in welchem Kontext es gebraucht wird. Ich denke, wir haben bei dem Wort Fleisch einen Fehler gemacht. Wir haben es immer auf dieselbe Weise interpretiert, obwohl es nicht immer zutrifft. Doch wenn wir das tun, werden wir sehr verwirrt. Ich erinnere mich, als ich das Buch »Frei von der Kraft der Sünde« geschrieben habe und zu Galater Kapitel 5 kam, wo es um die Frucht des Geistes und die Sünde des Fleisches geht. Du weißt schon, die Werke des Fleisches, da dachte ich, das kann nicht das bedeuten, was alle Leute immer darüber predigen. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe alle Stellen, in denen das Wort Fleisch im gesamten Neuen Testament vorkommt, ausnahmslos nachgeschlagen und zu meiner Überraschung wird es in verschiedenen Zusammenhängen auf unterschiedliche Weise verwendet. In diesem Kontext, hier in 1. Korinther 3, bedeutet das Wort Fleisch Folgendes. Es steht für deine natürliche, egoistische Natur. Das ist die Bedeutung des Wortes Fleisch. Mit anderen Worten sagt Paulus also, wenn du von deinen eigenen egoistischen Begierden beherrscht wirst, bist du ein unreifes Kind in Jesus Christus. Deshalb habe ich heute eine Frage an dich. Vielleicht sollten wir mehr Hausaufgaben machen, damit es gut funktioniert. Aber vielleicht setzt du dich in aller Ruhe hin und fragst dich, dreht sich mein Leben um mich? Wenn du dich selbst zum Mittelpunkt deines Lebens gemacht hast, bist du ein unreifes Baby in Jesus. Das bedeutet nämlich die Gesinnung des Fleisches. Denk an ein kleines Baby. Wenn die Windel voller Kaka ist, was macht es dann? Wäh, wäh, ich fühle mich unwohl, jemand soll sich um mich kümmern und mich sauber machen. Was macht es, wenn es hungrig ist? Weh, weh, jemand soll mir Milch geben, ich habe Hunger. Wenn es sich unwohl fühlt, weil es vielleicht Blähungen hat, was macht es dann? Weh, weh, jemand soll mich halten oder schaukeln oder mir sanft auf den Rücken klopfen, ich habe Blähungen. Ist das falsch? Für das kleine Baby ist es nicht falsch, aber es wäre falsch, wenn Daniel so etwas tun würde. Wenn Daniel weinen würde, wenn er hungrig ist, wäre das sehr falsch. Er sollte zum Kühlschrank gehen und sich etwas zu essen holen. Denk mal darüber nach. Ein kleines, unreifes Baby hat keine andere Wahl, als sich nur auf seine eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren. Genau dieses Bild versucht uns Paulus zu vermitteln. Ein Baby wächst natürlich mit der Zeit, aber nur im Natürlichen, nicht im Geistlichen. Im geistlichen Bereich wirst du immer ein unreifes Baby in Christus bleiben, wenn du dich auf dich selbst konzentrierst, auf deine Bedürfnisse und Probleme, auf das, was du willst und was du dir wünschst. Frage dich also, denke ich bei meiner täglichen Entscheidung mehr an mich selbst oder denke ich mehr an andere? Wenn du zu dem Schluss kommst, dass du mehr an dich selbst denkst, dann bist du ein unreifes Kind. Es tut mir leid, dass ich so schonungslos bin. Wir müssen in Jesus Christus erwachsen werden. Jesus hat uns gezeigt, dass es in seinem Leben nicht um ihn selbst und seine Bedürfnisse ging. Sein Leben drehte sich um den Vater und darum, den Menschen zu dienen. Lasst uns reif werden. Bis morgen.